Die DIVK-Sportdelegation für die Olympischen Spiele kehrte nach der Teilnahme an den 31. Olympischen Spielen in der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro mit der Maschine in die Heimat zurück. Die DIVK-Sportlerinnen und Sportler errangen in mehreren Sportarten wie Gewichtheben und Geräteturnen insgesamt 7 Medaillen. Die Gewichtheberin Jim Jong-sim erkämpfte in der Gewichtsklasse 75 Kilogramm und der Turner Ri Se-Kwang im Sprungpferd jeweils eine Goldmedaille. Der Gewichtheber Um Yun-chul bekam in der Gewichtsklasse 56 Kilogramm, die Gewichtheberin Che Hyo-shim in der Gewichtsklasse 63 Kilogramm und die Gewichtheberin Kim Guk-hyang in der Gewichtsklasse über 75 Kilogramm Silbermedaillen. Die Tischtennisspielerin Kim Song-yi gewann im Dameneinzel und der Schütze Kim Song-guk im 50-Meter-Pistolenschießen der Herren jeweils eine Bronzemedaille. Auf den Straßen in der Hauptstadt wurden sie von den Werktätigen begrüßt. In der Pyongyanger Sporthalle gab es eine Pressekonferenz mit den Sportlern und Trainern, die bei den 31. Olympischen Spielen ausgezeichnete Leistungen vollbrachten. An demselben Tag gab das Kabinett der DIVK zu Ehren der Sportlerinnen und Sportlern, die bei den Olympischen Spielen triumphierten, im Restaurant Ongnyu ein Bankett.